Denken Sie bloß nicht die ganzen strategischen Sachen, die können Sie alle auch wegwerfen. Das ist ja alles nur Mindfuck. Wir müssen heute unter Unsicherheiten immer Entscheidungen treffen. Ich sage mal sowohl privat als auch beruflich und unternehmerisch. Also Sie sehen, wir können das gleich mit dem Thema Energie alles zusammenpacken. Da braucht jetzt keine Angst haben, nur weil jetzt vielleicht keiner Unternehmer ist, sondern ich sehe hier auch einige, die sich einfach auch mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, das ist es. So, ja, und wie gesagt, dann das war dann, ach so, und dieses Kulturgut, das war dann die Idee, weil jetzt Kirch und die ARD-Anstalt, also diese Milliardenkonzerne, die haben natürlich auch politische Kontakte, ne? Und die wollten das kaufen. Und ich konnte das dann auch verhindern und habe dieses ganze Kulturgut also mal in eine Stiftung gebracht, was unverkäuflich ist. Ist das geil? Siehst du das? Also das ganze Kulturgut ist gerettet und unverkäuflich. Und jetzt war aber ein Problem, müssen wir uns vorstellen, das war meine größte Herausforderung, in dieser Stiftung waren 14 verschiedene Behörden. Und, Behörden. 14, die müssen ja mal unter einen Hut kriegen. Wissen Sie, wie ich das gemacht habe? Geht ja nicht, ne? Sehen Sie ja jetzt, geht nicht. Ich musste ja eine Stiftung gründen, haben sie nicht hinbekommen. Ne? Ich habe die erst mal laufen lassen, dass die, wie sie jetzt sehen, dass sie sehen, dass sie es nicht können. Früher habe ich immer einen Fehler gemacht in meiner Begeisterung und unendlichen Energie, weil ich das Bild immer hatte, habe ich zu viel gemacht. Also ist auch für Sie wichtig. Man macht manchmal zu viel. Man braucht ja gute Lehrer. Und sagt, Herr Warmann, also wenn Sie so weitermachen, Sie sind super alles, aber Sie laufen dann an die Wand. Weil Sie müssen ja die anderen mit abholen. Und dann habe ich das gerade auch in Sanierung gelernt, wenn ich denn zu schnell in diese Aktivität gehe, es muss erst mal gegen die Wand laufen. Und dann werden die Leute wach und dann stehe ich da und bin schon geistig vorbereitet. Und dann können wir super arbeiten. Das erleben wir ja auch im Privaten. Manchmal geht es nicht, ich muss manchmal gegen die Wand laufen. Da gleich beim Thema, wann passiert eine Veränderung? Das müssen wir ja mal, wann, damit musste ich mich ja irgendwann mal beschäftigen. Wann verändern wir uns? Faszinierend. Warum ja auch nichts klappt, richtig. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ja nur ein Begeisterungs- und Umsetzungsproblem. Also Wissen tun wir ja nun alles, oder? Ist ja nun alles da. Sie müssen ja nur Fernsehen gucken, jede Talkshow. Ist ja nun alles da. Man kann es ja sich schon gar nicht anhören. Aber aus dem Arsch kommt keiner. Man kann sich, also ich finde mal, das ist ein intellektuelles Dilemma. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir können natürlich, was können wir? Wir können in unserem eigenen Leben dazu beitragen. Ne? Wir fangen bei uns selber an. Ne? Nicht die da oben und so, das läuft natürlich. Das Spiel läuft natürlich nicht. Also wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein ganz massives Begeisterungsproblem. Das hängt natürlich mit Energie zusammen und ein Umsetzungsproblem. Und wann verändert sich ein Mensch? Da müssen Sie jetzt auch nicht wieder 1000 Bücher lesen. Kann ich Ihnen alle sagen, aber das können Sie sich jetzt mal alle sparen, weil Sie wollen, morgen möchte ich gleich Mails bekommen, morgen früh geht's los. Ne? Geht da? Also gleich, ist bei mir so üblich, also das brauche ich jetzt gar nicht erwarten. Sie werden sehen, Sie kriegen eine super Energie. Ich weiß noch nicht, ob wir um 9, wann war jetzt Schluss hier, um 21 Uhr? Das war nur ein Lockmittel. Meistens geht's bis 12. Nee. Meistens geht's länger. Ja, das war nur das Lockmittel, sonst kommt keiner. Dann bin ich hier alleine, habe auch keinen Bock. So, wir waren bei dem... Bei dem Thema Veränderung. Schreiben Sie sich das bitte mal auf. Wann verändert sich ein Mensch? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das erste, da können Sie sich selber jetzt schon mal testen, ob Sie überhaupt veränderungsbereit sind oder in welchem Kontext Sie sich verändern. Ganz einfach. Das eine ist, was die meisten machen, geht über Schmerz. Schmerz, Krisen, seien wir ehrlich. Ganz schlimmer, wenn es irgendwie nicht weitergeht. Dann fangen wir an, uns zu verändern. Sind wir ganz ehrlich, geht mir auch so. Also, Sie sind hier nicht alleine. Ja? Manchmal braucht man das auch. Sie sehen aber, wenn Sie führen, Unternehmen, wenn Sie Führungskraft sind, auch in der Familie, also wir haben ja immer ein Umfeld, ne? Dann, wenn man das weiß, kann man damit auch ganz geschickt und für die Sache arbeiten. Ne? Manchmal muss ich dann den Schmerz erhöhen. Ganz einfach, ne? Nicht das Energie, sondern den Schmerz. Und was ist das Zweite, ist das Schönste? Das ist so ein bisschen mein Ding geworden. Weil ich sagte, also scheiße, immer Schmerz. Ja. Wie bitte? Lust. Ja, super, Lust. Ne? Also Freude, Ne? Und ich drücke das mal in unserem Beispiel aus, dass wir das besser fassen können, dass wenn ich ein starkes Bild habe, ja, wie will ich meine Zukunft oder mein Leben gestalten? Also nicht nur unternehmerisch. Ihr seht, es geht hier nicht nur um unternehmerische Sachen, sondern das ist an sich alles austauschbar. Wie will ich mein Leben gestalten? Und darüber machen sich die meisten Menschen überhaupt keine Gedanken. Das ist die große Katastrophe. Wenn so Leute fragen, was hast du denn so vor? Ja, was meinst du denn jetzt? Ich muss jetzt, ne? So, und mit dem Thema habe ich mich natürlich durch meine Prozesse, auch durch die eigenen, massiv auseinandergesetzt und habe dann erkannt, das ist, sagen wir mal, für das Thema, was wir heute ja haben, Potenzialentfaltung, hohes Energieniveau, der bessere Weg und der schönere. Ne? Und nebenbei wird man auch noch erfolgreich, verdient viel Geld hat noch Spaß und verliert keine Energie. Also ich sage Ihnen mein Bild, wenn Sie mich, ich werde oft gefragt, was haben Sie denn für ein Bild? Ein paar andere, aber ganz einfach, ich habe folgendes Bild, irgendwie geil, ne? Also tört mich jeden Tag an. Ich sterbe gesund, ne? Wir können auch schon mal ein bisschen antizipieren das Leben, oder? Ja, von der Zukunft zurück in die Gegenwart gehen, ist ja auch sehr konservativ. Also ich werde immer gefragt in Talkshows oder so, ich sage, ich gehe immer rückwärts. Ich bin manchmal auf der Bühne so mit Bewusstseinsforschern und so, die Gehirnforscher und so ganz gut. Ich bin der konservativste Mensch hier, der hier im Raum ist. Mache ich eine Pause und sage, warum? Ja, ich gehe immer rückwärts. Hört sich jetzt nicht so sexy an, oder? Ja, und dann kommt es, sage ich, ja, ich gehe zurück von der Zukunft in die Gegenwart. Versteht ihr? Und dann ist Ruhe im Raum. Sogar die Gehirnforscher fangen dann an zu überlegen. Sehen Sie das? Was ist denn jetzt? Das ist ja doch mal ein Satz, den man sich mal merken kann. Das ist ja wieder eine praktische Sache. Also zurückgehen, ne? Auch geistig, das heißt, ich brauchte dafür ein Bild, ein starkes Bild. Und mein starkes Bild ist, ich werde 120 Jahre alt und sterbe gesund. Ist doch irgendwie geil, oder? Also ich immer, so, und dieses Bild, nur mal als Beispiel, das kann man ja übertragen auf viele Sachen, das trägt mich. Warum? Wenn Sie es schaffen, das ist an sich der Schlüssel, an sich können Sie jetzt nach Hause gehen. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen Zeit und kann eine Pizza essen gehen mit Weißmehl, und ein bisschen Alkohol trinken. Kommen wir noch zu sehen, heute gibt es nicht. Bei mir gibt es immer nichts, bei mir gibt es immer nur Wasser. Übrigens beim Fohlen mal war ganz süß, da habe ich denn über Weißmehl gesprochen. Und das stand hier alles voll. Ist keiner rangegangen, fand ich irgendwie süß. Keiner hat, stimmt's? Total, da stand Weißmehl, habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Also wie kann man sich, es ist ja eine Volksdroge, ne? Mit Weizen, also Entschuldigung, dummer kann man fast gar nicht sein. Ja, nur unter uns, kommen wir auch noch zu. Da habe ich denn darüber gesprochen. Da hat, ist keiner, dachte, ich weiß das ja vorher, ne? Da ist keiner an dieses Brot, was ihr hier kauft bei Aldi oder wie. Da ist keiner rangegangen. War lustig, ne? Was heißt es? Habe ich mich natürlich gefreut. Was ist es? Das ist eine Suggestion. Wir werden auch noch drüber reden, wir machen auch noch eine. Ne? Das ist eine Suggestion. Ne? So, und das ist natürlich eine große Kraft. Ich habe das ein bisschen hypnotisch untersetzt und dadurch hat es dann gewirkt und habe ich mich sehr gefreut. Okay, also wir waren bei Veränderung. Ne? Das eine ist Schmerz und das andere ist das innere Bild. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz. Wenn Sie es schaffen, das ist ja ganz einfach, müssen Sie mal ein bisschen über Ihr Leben nachdenken und mal ein bisschen schauen und gucken. Wenn Sie es schaffen, Ihr inneres Bild, Ihr Bild in Ihren inneren Dialog einzuspeisen, dann haben Sie es geschafft im Leben. Für sich selber. Das ist der Schutz gegen alles. Also Beispiel bei mir, ich sage das mal leise, weil das ja aufgenommen wird hier. Mir ist scheißegal, was Leute über mich denken, da können Sie gleich mitschreiben, das ist das große Thema bei allen, ne? Weil wir richten unser Verhalten immer nur nach dem anderen, wie kann unbewusst, alles unbewusst sind ja alles noch Themen, alte Geschichten aus der Kindheit, ne? Diese ganzen Verletzungen, die wir da drin haben, so, das ist ja alles ein Dilemma für mich. Und davon habe ich mich irgendwann mal verabschiedet. Sag ich, leckt mich doch alle am. Siehst du das und sag, mir ist jetzt, und da ist der Satz, wenn Ihnen egal ist oder dir egal ist, was andere Menschen über dich denken, dann hast du es geschafft, schreiben Sie sich bitte auch den Satz auf. Das ist ein Satz und der andere ist, wenn ich schaffe, mein Bild in meinen inneren Dialog einzuspeisen. Ich möchte mich jetzt nicht neurowissenschaftlich ausdrücken, sondern ganz pragmatisch bleiben. Wenn ich das schaffe, dann habe ich es im Leben geschafft. Warum? Weil mein inneres Bild, jetzt kommt der nächste Schlüsselsatz, führt mein Denken zum Handeln. Ist das geil? Was mache ich nicht mein ganzes Leben oder seitdem ich da mal angefangen habe, seit daher auch ja meine Erfolge, also auch die anderen. Ich renne nur meinem Bild hinterher, versteht ihr das? Und merkt es gar nicht. Das ist so irre, oder? Mehr braucht ihr nicht. Und jetzt kommen wir natürlich mit dieser Idee, das bin ich mal gleich, mit dieser Idee ist natürlich, wenn man das im sehr bewusster, in einem therapeutischen Konzept anwendet, ja, bin ja kein Therapeut, aber ich berate einige. Ist ja Wahnsinn, es ist eine Innovation schon. Ich sage dann, woher wissen Sie das denn? Sage ich, ja, gerade weil ich das alles nicht studiert und gelernt habe. Das Thema Status Quo war ich mit diesen Themen einfach nicht belastet. Und man stellt dann einfach auch mal, und das ist das Thema, einfach mal andere Fragen. Und nochmal über das Bild, was passiert denn im Gehirn? Sie haben jetzt ein Bild von sich, irgendeins. Ne? Ist wahrscheinlich nicht so, sind eine tolle Frau, aber irgendwie noch nicht so besonders, deshalb sitzen Sie auch hier. So, jetzt brauchen Sie nur ein tolles Bild und jetzt passiert Folgendes im Gehirn. Sie brauchen diesen intellektuellen Kontext nicht mehr, weil das Gehirn kann das ja nicht unterscheiden. Das Gehirn hat keine Zeitachse. Ja? Das heißt, ich habe ein höheres Bild, überflute ich sofort meine anderen Bilder, also auch die scheiße waren. Und deshalb, ich arbeite sehr erfolgreich mit Führungskräften, mit Unternehmern und so weiter, nur über dieses Thema, über das Bild. Sensationelle Erfolge übrigens. Also auch unternehmerisch, das wollen Sie nicht falsch verstehen. Aber bevor wir unternehmerisch arbeiten, arbeite ich auch erstmal in einem gesamten Kontext an der Persönlichkeit. Das eine bedingt das andere und das wird oft vergessen. Kommen wir nachher zu, gebe ich Ihnen auch noch so ein paar Sachen. Ist das so... versucht zu verstehen, also ich verdichte das nochmal, das ist der ganze Schluss, dass wenn Sie heute nach Hause gehen, ich kann Ihnen Beispiele, was meinen Sie, was ich für Mails bekomme? Mir tränen die Augen, wenn ich an meinem Computer manchmal sitze, mein Herz öffnet sich. Wie schnell Leute nicht nur aus dem Arsch kommen, sondern die auf einmal durch so einen Perspektivwechsel, das ist natürlich alles unterlegt, das muss ich jetzt nicht sagen, wie Leute dann auf einmal sich verändern aus sich selber heraus. Ist das geil? Und wie nennt man das in der Psychologie? Selbstwirksamkeit. Ich kriege auf Selbstwirksamkeit ist das Wort dazu. Ja? Weil ich kriege auf einmal, warum, für einen Kontakt zu mir, ja, die haben wir ja alle verloren, würden jetzt die Neurowissenschaftler sagen, wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu uns selber. Und deshalb haben sie das ja hier, was hier das Thema ist. Darf ich hier mal die Tür zumachen? Das ist ja das große Thema, ne? Hier steht es drin, Verlust an Lebensenergie, was heißt es? Verlust der Stille. Wir haben, ne, deshalb haben wir ja immer mehr Leute mit Tinnitus. Das ist der Herzinfarkt im Ohr, ne, ganz einfach. Also wir haben diesen Kontakt zu uns verloren. Und wenn ich den wiedergewinne, ganz durch einfache Sachen, ne, dann komme ich wieder in meine eigene Selbstwirksamkeit und dann ist es natürlich toll, wenn man dann sieht, wie man abgeht. Und da kriege ich Mails über Mails, kleines Beispiel. Das wird hier die Faltin-Truppe freuen, wenn ihr mal kurz zuhört. Ich kriege eine Mail, ich war in Goa, kriege ich eine Mail, ein Dankesmail, also ist bei mir normal. Ja, anderes kriege ich nicht. Bestimmt so. Warum kriege ich die anderen Mails nicht? Weil die gehen vorher alle. Sehen Sie das? Und das ist Thema auch bei mir, ne? Weil ganz klar, ich hatte Ihnen ja gesagt, Sie können mit 3-4 Weltklasse-Leuten die Welt erobern, das ist mal symbolisch gesagt. Aber mit 1000 Pfeifen kriegen Sie nichts, hängen Sie noch selber rum. Also müssen Sie sich Ihr Umfeld, auch Ihr Privates zu suchen, oder Sie müssen dann mal irgendwann heute auch, das erwarte ich für Ihnen noch ein bisschen mal was loslassen. Ne? Hier sind ja noch Altlasten teilweise drin. Ich kann das gar nicht jetzt in Gewichtsgrößen beziffern. Ich weiß nicht, was nach einer Tonne kommt. Ja? Also ein Jumbojet oder was immer, das hängt hier noch alles drin, volles Programm. Das ist mehr ein energetisches Thema, keine Angst. Also so vom Gewicht geht es ja hier schon alles. Ja? Habt ihr das verstanden? Das ist so. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Wie bitte? Dankesmail. Und da schreibt mir einer, also ey, hört mal zu. Ich habe irgendwie Sie im Video, im Internet, also hier in dem Fernsehen gesehen, hier in diesem Entrepreneur TV. Da habe ich gar nicht über das gesprochen. Da schreibt ihr mir, Wagemann, ich bin irgendwie in einer Sparkasse der Führungskraft, habe 150 Kilo gewogen. Und nur weil ich da reingeguckt habe, ich wollte es Ihnen nur mitteilen, Sie haben mich irgendwie inspiriert, gar nicht über Ernährung, müsst ihr mal vorstellen, das ist Selbstwirksamkeit, hat mich irgendwie inspiriert. Ich wiege jetzt 120 und bin auf einem guten Weg. und hat mir dann gleich noch seinen Plan geschrieben, was er gemacht. Ist das irre? Also nur mal als kleines Beispiel. Ja? Oder kann ich jetzt tausend auch, wo junge oder ältere sich ihr Leben verändert haben. Also auch unternehmerisch, weil sie einfach mal einen Perspektivwechsel eingenommen haben. Ja? Okay, hier war eine Frage. Sie hatten vorhin gesagt, dass Ihnen das egal ist, was die Leute über Sie denken. War das immer schon so? Nee. Oder wenn nein, wie haben Sie das geschafft? Gute Frage. Ich darf das nochmal wiederholen. Ich hatte ja gesagt, das ist ja wie eine Suggestion. Irgendwann habe ich ja gemerkt, also das ist mein Thema, ja, relativ früh als junger Mensch, ich will Ihnen auch sagen, wann, ich glaube so mit 18, 19, habe ich irgendwie eine Eingebung bekommen. Ich habe gespürt, die Alten, versteht es nicht falsch, das ist ja der Kampf Jung gegen Alt, der muss auch sein, der findet heute übrigens ja gar nicht mehr statt. Ne? Gucken Sie sich mal die junge Generation an, da kriegen Sie ja also Angst. Also verstehe mal, da ist ja nun gar nichts mehr. Das ist ja nur noch Handy, Marke und irgendwie, aber für was, wo geht's hin? Also, oder nicht mal mehr eine Reibung, verstehen Sie? Dass man mal sagt, ey, alles ist scheiße, ihr Erwachsenen, oder auch wenn es nicht stimmt. Verstehen mal, aber mal irgendwas. Verstehen mal, also so tot schon alles. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und wir haben ja die Zukunft, das ist ja nun, man sieht es ja nun jeden Tag, ist ja nun wirklich alles nicht so einfach. Wir brauchen ja ganz andere Leute. So, und da war mit 18, hatte ich eine Eingebung, weil Eberhard, jetzt komm aus dem Arsch. Also es war wie so eine, kennen Sie das, so ein Impuls. Wenn man denn irgendwie so offen ist, oder ich war wahrscheinlich offen, ich kann mich jetzt noch bildhaft daran erinnern, das war wie so ein Energiestoß. Und dann kam der Satz oder die Botschaft, Eberhard, jetzt komm mal aus dem Arsch, also es ist eine Aufforderung, ne? Die Alten kochen auch nur mit Wasser und du schaffst alles 10 Jahre früher. Und das Bild hatte ich nie verloren. Und dann bin ich nur diesem Bild hinterhergerannt. Also auch wieder unbewusst, ne? Das Denken nicht intellektuell begründet, unbewusst. Und das hat mir eine Kraft gegeben. Und was jetzt dahinter kommt, ich habe das ja alles erst später begriffen, das ist eine ganz tolle Frage. Durch dieses Bild, was Sie auch einspeisen, wenn Sie weitergehen im Leben, das ist ja das Problem, und auch erfolgreich werden, das wird ja nicht einfacher, um das mal gleich allen zu sagen, auch wenn Sie sich weiterentwickeln wollen, Sie kriegen Widerstände, das ist richtig. Und zwar teilweise ganz massive, weil sich Ihr Kreis oder Ihre Energieräuber, ne, die Sie da noch um sich haben, wollen das natürlich nicht. Wer will denn schon, dass man sich entwickelt? Also hält man unbewusst fest. Ne? Und das hat mir im Grunde genommen die Kraft gegeben, das ist vielleicht so auch ein interessanter Schlüsselsatz für Sie, dass ich diese ganzen Hürden, die man ja dann springen muss, wenn man sich weiterentwickeln will, da kommen sie auch nicht vorbei, das darf man auch nicht abgenommen bekommen, ne? die haben mich, sagen wir mal, nicht so leiden lassen. Das habe ich dann aber erst später gemerkt. Ja? Also ganz interessant, Ihre Frage, haben Sie das verstanden? Ne? Also wenn Sie sich weiterentwickeln, egal wie, werden Sie Hürden springen müssen, aber richtige. Weil es geht ja nicht anders. Und das nimmt Ihnen ja auch keiner ab. Und das dürfen Sie sich auch nicht abnehmen lassen. Sonst haben wir ja hier nur noch schönen Wetterpflanzen mit einer freizeitorientierten Schonhaltung. Seht ihr? Mehr läuft doch hier auch fast gar nicht. Aus ganz anderen Gründen. Weil dieses ganze energetische Bereich, dieser Nicht-Kontakt zu mir selber, dieses Verloren irgendwo, auch unsere Seele ein bisschen verloren gegangen, der macht uns ja so müde. Unbewusst. Und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen. Und denken dann natürlich, wenn die Einschläge im Leben, im Alter immer größer werden, dann denkt man nachher noch, ne, das ist so, ne?